Kundgabe 3806. Empfangen durch Bertha Dudder am 20.06.1946. Gott kommt selbst zu den Menschen im Wort. Der mitten unter euch weilet im Geist, den höret an, so er zu euch spricht. Er gibt sich euch in einer Weise kund, dass ihr ihn wohl zu erkennen vermögt, so ihr gläubig seid. Denn seine Worte in Liebe klingen nicht anders als die Worte, die er selbst auf Erden sprach, in der Hülle des Menschen Jesus. Es ist die gleiche Lehre, die euch nun vermittelt wird, durch sein offensichtliches Wirken, durch Menschenmund. Er bedienet sich einer menschlichen Hülle, um durch sie zu euch zu sprechen und die immer und ewig gleichbleibende Lehre euch nahezubringen. Und es ist wahrlich sein Wort erkennbar als göttlichen Ursprungs, denn es lehret nur die Liebe, die nur göttlich gerichtete Wesen vertreten, weil die Liebe unmittelbare Ausstrahlung Gottes ist und zu sich zieht, was wieder in der Liebe steht. Und so also eine Lehre das Liebegebot zum Inhalt hat, so sie den Menschen zur Liebe erziehen will, geht sie auch von dem aus, der die ewige Liebe selbst ist. So diese Liebelehre nun aber in einer Weise den Menschen vermittelt wird, dass geistige Kraft erkennbar ist, dass die Zuleitung auf geistigem Wege vor sich geht, so muss unbedingt Gott selbst als Quell anerkannt werden, wo die Kraft ihren Ursprung hat. Und es muss der Glaube daran auch die Wirksamkeit dessen erhöhen, was von Gott seinen Ausgang nimmt. Nehmet sein Wort auf als Gottes Wort, und ihr werdet ungeahnten Segen daraus ziehen, denn dann stärkt es euch irdisch und geistig, weil ihr bewusst die göttliche Liebeausstrahlung entgegennehmt. Er ist selbst bei euch im Wort. Bedenket dies im Herzen und gebt euch vollgläubig seiner Gnadenwirkung hin. Er lehret euch selbst. Er unterrichtet euch von seinem Willen, von eurer Bestimmung. Er weiset euch den rechten Weg. Er gibt euch Verheißungen und spornt euch an, so zu leben, dass sich seine Verheißungen an euch erfüllen. Er zieht euch mit jedem Wort zu sich. Er wirbt um eure Liebe und ist also unausgesetzt bemüht, euch in sein Reich hinüberzuleiten, um euch auf ewig zu beglücken. Offensichtlich ist er unter den Seinen tätig, doch um ihn zu erkennen, müsstet ihr glauben an seine Liebe, Weisheit und Allmacht, an ihn selbst, dass er ist und ihr seine nie von ihm zu trennenden Geschöpfe seid. Dann werdet ihr auch die Gnadengabe in ihrem Wert ermessen können, soweit dies auf Erden möglich ist. Und sein Wort wird wirksam werden an euch. Es wird euch zum Leben erwecken, dass ihr nimmermehr verlieret und also selig seid in Ewigkeit. Amen.